das beste Album des Jahres. Das sagten manche Fans und Kritiker, als Björk im März ihr neues Album Valnicura veröffentlicht hat. Hier hören wir mal kurz rein. Tja, anderen ist diese Musik zu hart, zu verschroben, zu extrem. So ist das nämlich bei Björk. Sie wird geliebt oder gehasst. Denn nichts ist nur gefällig an ihr. Nicht ihre Stimme, nicht die Musik und auch nicht ihre Performance. Gerade tourt Björk durch Europa und die USA, um dieses neue Album Valnicura vorzustellen. In Deutschland gab es nur ein einziges Konzert gestern Abend in der Zitadelle Spandau in Berlin. Und meine Kollegin Kerstin Poppendiek war dabei. Hallo Kerstin. Hallo. Also wenn so eine Künstlerin, die so experimentell ist und so immer über die Grenzen geht, wenn die auf Tour ist, erwartet man natürlich auch ein ganz besonderes Konzert. Zu Recht? Konzert, am Anfang hatte ich eher so das Gefühl, das wäre wie so ein Open-Air-Musikkino. Ganz kurz nochmal zum Veranstaltungsort. Die Zitadelle, hast du ja gerade schon gesagt, das ist so eine alte Festungsanlage. Wirklich eine tolle Location. Aber die Zitadelle hat den Nachteil, wenn es sehr voll wird, können viele Leute sehr schlecht sehen. Und dadurch hast du halt nicht so einen wirklich guten Blick auf die Bühne. Auf der Bühne, für alle, die es nicht gesehen haben sollten und nicht dabei waren, saßen knapp 20 Streicher, alle ganz in weiß gekleidet und sie saßen wirklich, was auch nochmal ein Nachteil war. Dazu gab es einen Schlagzeuger, der ab und zu zum Einsatz kam, einen DJ und natürlich Björk, die aber mit ihren knapp oder gut 1,60 Meter auch nicht besonders groß ist. Das heißt, wenn man Pech hatte, hat man wirklich nur eine riesengroße Leinwand gesehen auf dieser Bühne. Und auf dieser Leinwand gab es dann halt verschiedene Videos und davor ist Björk getanzt, ganz in Rot. Von hinten sah es aus wie ein Hosenanzug, den sie anhatte, von vorne war es ein Kleid. Dazu so eine blumenverzierte Augenmaske und einen Aufstellkragen, der mich so ein bisschen an so eine Kragenechse erinnert hat. Es gibt so eine Reptilien, die können ihren Kragen aufplustern, haben sie wie so einen Trichter. Und ich weiß nicht, ich habe mir noch Videos angeguckt von anderen Auftritten auf dieser Tour. Da hatte sie auch immer Sachen an, die mich an Insekten erinnert haben. Schmetterlinge, Motten, Raupen. Und das würde auch zu diesen Videos passen, die dann eben auf dieser Leinwand gesehen, die man gesehen hat. Weil das waren zum Teil wirklich beeindruckende Nahaufnahmen von Bienen, von Schlangen, von Schnecken, also wirklich verschiedensten Tieren. Eigentlich schade, dass sie da nicht einfach das, was auf der Bühne geschehen ist, groß übertragen haben, so wie man sich das ja sonst von Leinwand erhofft. Aber zurück zu diesen Insekten und Reptilien. Warum das? Also bei diesem Album Valnicura geht es ja darum, dass sie die Trennung von ihrem langjährigen Partner verarbeitet. Matthew Barney, selber Künstler. Und nicht nur die Trennung von ihm. Aber der hat auch immer so insektenartige Kunst gemacht. Ne? So schleimig, komische Science-Fiction-Insekten. Die zum Teil aber wirklich gruselig aussahen. Ja. Die Tiere da waren ja richtige Realaufnahmen, die sahen sehr beeindruckend aus, nicht gruselig, obwohl das, was sie gemacht haben, sich zum Teil aufgefressen haben und ja, sehr brutal miteinander umgegangen, das war dann schon heftig. Von dem hat sich getrennt, die haben auch eine gemeinsame Tochter und diese Trennung, der Schmerz, das Zerbrechen dieser Familie, das verarbeitet sie in diesem Album und das kommt durch diese Tiere tatsächlich zum Ausdruck, weil, wie ich gerade schon gesagt habe, die sich auffressen und so. Und dazu tanzt Björk, was so ein bisschen aussieht wie Pantomime, manchmal sieht sie aus wie eine Ballerina. Also es gibt keine Choreografie, sondern man hat das Gefühl, sie lebt das auf der Bühne aus, was gerade in ihr passiert. Also wie sie sich fühlt bei den einzelnen Liedern, das gibt sie wieder auf der Bühne. Der Sound bei dem ganzen Konzert, der war wirklich toll. So hatte man auch die Chance, den Text zu verstehen, wenn so Sachen wie gerade eben in dem angespielten Lied zu hören war, Don't remove my pain, it's my chance to heal. Also versuch gar nicht mehr den Schmerz wegzunehmen oder abzunehmen. Das ist die einzige Möglichkeit, wie ich wieder gesunden kann. Das Album ist ja generell recht düster, so melancholisch, traurig. Und so war auch die Stimmung gestern, die Stimmung des Konzertes, aber auch beim Publikum. Das war jetzt kein Konzert, wo man fröhlich mitgetanzt hat und euphorisch mitgegangen ist, sondern man hatte erst das Gefühl, die Leute im Publikum starren sie an, ja, himmeln sie teilweise an, ihre Björk. Also das drehte sich jetzt alles ziemlich um Valnicura, also dieses neue Album, das im März erschienen ist. Aber langjährige Björk-Fans hoffen dann natürlich auch auf die alten und auf die bekannteren, vielleicht auch melodischeren Sachen. Hat sie die denn auch gespielt? Angefangen hat sie tatsächlich mit einem reinen Set von einem neuen Album, also 5 Songs, die alle von Valnicura kamen. Danach gab es aber auch ein paar Stücke von älteren Alben. Ich meine, letztendlich macht sie seit 20 Jahren Musik. Da waren Songs dabei von Post, von Homogenic. Aber auch diese neuen Stücke, also diese alten Stücke, die sie gebracht hat, hat sie in ein neues Gewand gekleidet, sodass sie sich diesen Sound des Valnicura-Albums anpassen. Also es gab Streicher und Beats auf der Bühne, Klassik und Elektrogefrickel, Streicher, die hypnotisch Instrumente zupfen und dann wieder wummernde, brachiale Beats des DJs. Also wirklich alle Songs des Abends waren in diesem Arrangement und dazu natürlich der markante Gesang von Björk. Du hast ja gerade schon gesagt, sie hat herumgetanzt, wie es ihr gerade in den Sinn kam. Was von Björk als Person hat man denn sonst mitbekommen? Ich habe mal angefangen mitzuzählen. Es gab 4, maximal 5-mal Danke. Der akustische Höhepunkt von ihr war 3-mal Danke hintereinander. Danke, danke, danke, Berlin. Ansonsten hat sie noch vor der Zugabe die Musiker vorgestellt und das war es dann auch schon. Also viel mehr kam von ihr akustisch im Sinne von Interaktion mit dem Publikum leider nicht. Die Show war wirklich beeindruckend. Die Akustik, die Videos, alles war toll. Und das war für mich aber auch gleichzeitig der Haken, weil ich fand es zu glatt. Also es hatte nicht so viel mehr als das, was du von der CD kennst. Und die Videos, die Installation, die kannte man auch schon zum Teil aus dem Internet. Das fand ich ein bisschen schade. Also ich mag es einfach bei einem Konzert, wenn so ein bisschen was Spontanes passiert. Auch gerne mal ein Fehler passiert. Was Einzigartiges halt. Ja, genau, ne? Wo man sagt, das gab es halt nur bei diesem einen Konzert. Das gab es halt leider überhaupt nicht. Die Musiker waren wirklich toll, beeindruckende Videos, alles wirklich gut. Es gab am Ende und auch mittendrin mal 2 Feuerwerkseinlagen bei den Trennungssongs Not Get und Mouth Mantra, sodass auch noch so ein bisschen Silvestergefühl aufkam. Aber wahrscheinlich ist es auch tatsächlich einfach schwer. So eine Künstlerin wie Björk, wie du ja am Anfang gesagt hast, da erwartet man immer was Neues, immer was noch Besseres und Beeindruckendes. Und ich glaube, es ist einfach schwer, das wirklich zu liefern. Aber das Konzert war trotzdem, die 66 Euro haben sich gelohnt. 66 Euro, auch gar nicht so wenig. Ne? Ja. Björk hat in Deutschland ihr einziges Konzert gespielt. Wenn Sie sie jetzt noch sehen möchten, am Samstag tritt sie in Oxford auf. Danach spielt sie noch 2 Konzerte in Frankreich. Vielen Dank, Kerstin Poppendiek. Und Kerstin Poppendiek hat noch ein Lied mitgebracht, nämlich das erste Lied von Björks aktuellem Album Valnicura und auch das Eröffnungslied des Konzertes gestern, Stone Milker. Mit der Textzeile, mit dem Ex über Gefühle reden zu wollen, ist wie ein Stein zu melken. Daher Stone Milker.